Es war ein trauriger Tag, für mich als laufe ich weg, für mich als laufe ich weg vor all dem. Mein Schätzchen war untreu, sie fand jetzt jemand neu. Es war ein trauriger Tag für mich. Ich fühl mich weinend, sterbend. Was fühl ich noch? Fühl mich bietend, erklärend. Proben wir durch. Es war ein trauriger Tag, für mich als laufe ich weg, für mich als laufe ich weg vor Trübsal. Konnte ich nur annehmen, dass ich nicht wirklich gräm. Es war ein trauriger Tag für mich. Ich könnte nicht vorgeben, ich würde sie nicht lieben. Es war ein trauriger Tag für mich. Ich fühl mich weinend, sterbend. Was fühl ich noch? Fühl mich bietend, erklärend. Froh, wenn wir durch. Es war ein trauriger Tag, für mich als laufe ich weg, für mich als laufe ich weg vor Trübsal. Für mich als laufe ich weg vor Trübsal.